Erst nach 2 Jahren träumte der Pharao. Er stand am Fluss Nil. Zweiter aus dem Nil kamen 7 Kühe. Sie waren schön und dick. Sie fraßen Gras. Dritter danach kamen 7 andere Kühe aus dem Nil. Sie waren hässlich und dünn. Sie standen neben den schönen Kühen am Nil. Vierter, die hässlichen, dünnen Kühe fraßen die schönen, dicken Kühe. Dann wachte der Pharao auf. Fünfter, er schlief wieder ein. Er träumte wieder. 7 Ähren wuchsen an einem Halm. Sie waren dick und schön. Sechster, danach wuchsen 7 dünne Ähren. Der Ostwind hatte sie verbrannt. 7. Die dünnen Ähren fraßen die dicken Ähren. Der Pharao wachte auf. Er wusste, er hatte geträumt. 8. Am Morgen war der Pharao unruhig. Er rief alle klugen Männer Ägyptens. Er erzählte ihnen seine Träume. Aber niemand konnte die Träume erklären. 9. Der Mundschenk sprach zum Pharao, ich muss heute an meinen Fehler denken. 10. Der Pharao war böse auf seine Diener. Er schickte sie ins Gefängnis. Mich und den Bäcker. 11. Wir beide hatten in einer Nacht einen Traum. Jeder Traum war wichtig. 12. Ein junger Mann war bei uns. Er war ein Sklave. Er war Hebräer. Wir erzählten ihm unsere Träume. Er erklärte uns genau, was jeder Traum bedeutete. 13. Es geschah, wie er sagte. Ich bekam meine Arbeit zurück. Der andere wurde gehängt. 14. Der Pharao schickte Leute. Sie sollten Josef holen. Sie holten ihn schnell aus dem Gefängnis. Josef rasierte sich, zog andere Kleider an und ging zum Pharao. 15. Der Pharao sagte zu Josef, ich hatte einen Traum. Niemand kann ihn erklären. Ich habe gehört, du kannst Träume schnell erklären. 16. Josef antwortete dem Pharao, ich kann das nicht. Aber Gott wird dem Pharao eine gute Antwort geben. 17. Der Pharao erzählte Josef, ich träumte, ich stand am Nil. 18. 7 Kühe kamen aus dem Nil. Sie waren dick und schön. Sie fraßen Gras. 19. Danach kamen 7 andere Kühe. Sie waren sehr hässlich und dünn. Ich habe nie so hässliche Kühe in Ägypten gesehen. 20. Die dünnen und hässlichen Kühe fraßen die 7 dicken Kühe. 21. Sie fraßen die Kühe. Aber man sah es nicht. Sie sahen immer noch hässlich aus. Dann wachte ich auf. 22. Im Traum sah ich wieder 7 Ähren. Sie wuchsen an einem Halm. Sie waren voll und schön. 23. Danach wuchsen 7 leere, dünne Ähren. Der Ostwind hatte sie verbrannt. 24. Die dünnen Ähren fraßen die schönen Ähren. Ich erzählte es den klugen Männern. Aber niemand konnte es erklären. 25. Josef antwortete dem Pharao, die Träume bedeuten dasselbe. Gott zeigt dem Pharao, was er bald tun wird. 26. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre. Die 7 schönen Ähren sind 7 Jahre. Beide Träume bedeuten dasselbe. 27. Die 7 dünnen und hässlichen Kühe sind 7 Jahre. Die 7 leeren Ähren sind 7 Jahre. Das sind 7 Jahre mit Hunger. 28. Ich habe es dem Pharao gesagt, Gott hat dem Pharao gezeigt, was er tun wird. 29. Jetzt kommen 7 Jahre. Es wird viel Essen in Ägypten geben. 30. Danach kommen 7 Jahre mit Hunger. Man wird vergessen, dass es viel Essen gab. Der Hunger wird das Land zerstören. 31. Man wird nichts mehr vom vielen Essen wissen. Der Hunger wird sehr schlimm sein. 32. Der Pharao hatte 2 Träume. Das bedeutet, Gott hat es entschieden. Gott wird es schnell tun. 33. Der Pharao soll einen klugen Mann suchen. Dieser Mann soll Ägypten leiten. 34. Der Pharao soll auch Aufseher einsetzen. Sie sollen im Land 1/5 des Essens sammeln. Das ist für die 7 guten Jahre. 35. Mann soll alles Getreide in den guten Jahren sammeln. Es soll für den Pharao sein. Man soll es in den Städten lagern. 36. Dieser Vorrat ist für die 7 Hungerjahre. Dann wird Ägypten nicht durch den Hunger sterben. 37. Der Pharao und seine Leute fanden Josefs Plan gut. 38. Der Pharao sagte zu seinen Leuten, finden wir einen Mann wie ihn? Er hat Gottesgeist. 39. Der Pharao sagte zu Josef, Gott hat dir alles gezeigt. Niemand ist so klug wie du. 40. Du sollst mein Haus leiten. Alle Menschen sollen auf dich hören. Nur ich bin König. 41. Der Pharao sagte zu Josef, ich mache dich zum Herrscher über ganz Ägypten. 42. Der Pharao nahm seinen Ring ab. Er gab ihn Josef. Er gab Josef schöne Kleider. Er legte ihm eine goldene Kette um den Hals. 43. Er ließ Josef in einem Wagen fahren. Es war der zweite Wagen im Land. Die Leute riefen, Abreck. So wurde Josef Herrscher über Ägypten. 44. Der Pharao sagte zu Josef, ich bin der Pharao. Aber niemand darf etwas tun ohne deine Erlaubnis in Ägypten. 45. Der Pharao gab Josef einen neuen Namen, Zaphnat-Paneach. Er gab ihm Asna zur Frau. Sie war die Tochter des Priesters von On. Josef regierte Ägypten. 46. Josef war 30 Jahre alt. Er stand vor dem Pharao. Dann reiste Josef durch ganz Ägypten. 47. In den 7 guten Jahren gab es sehr viel Ernte im Land. 48. Josef sammelte alles Getreide aus den 7 guten Jahren. Er lagerte es in den Städten. In jeder Stadt lagerte er das Getreide von den Feldern in der Nähe. 49. Josef sammelte sehr viel Getreide. Es war wie Sand am Meer. Er hörte auf zu messen, weil es zu viel war. 50. Josef bekam 2 Söhne. Das war, bevor der Hunger begann. Asnat, die Tochter des Priesters, gebar sie ihm. 51. Den ersten Sohn nannte Josef Manasse. Er sagte, Gott hat mich mein Leid und meine Familie vergessen lassen. 52. Den zweiten Sohn nannte er Ephraim. Er sagte, Gott hat mir Kinder gegeben im Land, wo ich traurig war. 53. Die 7 guten Jahre in Ägypten waren vorbei. 54. Dann begannen die 7 Hungerjahre. Josef hatte es gesagt. Es gab Hunger in allen Ländern. Aber in Ägypten gab es Brot. 55. Die Menschen in Ägypten hatten Hunger. Sie baten den Pharao um Brot. Der Pharao sagte zu ihnen, geht zu Josef. Tut, was er euch sagt. 56. Der Hunger war in der ganzen Welt. Josef öffnete die Lager. Er verkaufte Getreide an die Ägypter. Der Hunger in Ägypten wurde schlimmer. 57. Menschen aus allen Ländern kamen zu Josef nach Ägypten. Sie wollten Getreide kaufen. Überall war großer Hunger.